Bild, weil du deinen Weg nicht mehr siehst. Doch es wird nicht besser, wenn du die Augen davor schließt. Mach dir klar, dass du mit deinen Sorgen nur einer von vielen bist. Und nur du kannst was sagen.